Spekulum-Theorie auf. Nicht nur als Spektakulum mit Bühne und Theater und War Theater und so weiter, sondern als Theorie des, des Spekulum. Und auch nicht der, was ich auch schon sage, der, das, das Spektralen, also als Spektre, das Gespenstische, die gespenstische Gegenständlichkeit. All das haben wir mal versucht, hier hochzuholen, was in diesem Spektakelbegriff steckt. Und wir behaupten durchaus, dass die Sozialisten, also wie de Bord, das bewusst getan haben, dass sie die, die Rezeption, die marxische Rezeption von Kapitalband 1 so weit schon drauf hatten und betrieben haben und dass es da auch genug Belege dafür gibt, dass sie das sehr wohl in, der, in dem Spiegelungsverhältnis des Fetisch, des Warenfetisch selbst und im Wertspiegel insbesondere zeigen, dass sie, das geht bis auf die Geldform, das Spektakel ist das Geld, das man nur anschaut, bis dahin, dass die Bilderproduktion, zwar von Spiegelbildern, in der Formel These 34 Spektakelbuchs dann sozusagen nochmal komprimiert wird, das Kapital. Ja, das Spektakel ist das Kapital, das einen solchen Grad erreicht hat, Akkumulationsgrad erreicht hat, dass es Bild wird. Und das ist Spiegelbild. Das ist die Spiegelverkehrung der gesamten Gesellschaft und sie ist ebenso eine Materialisierung, eine Materiatur und ein, zugleich ein bloß phantasmagorisches Verhältnis, eine gigantische gespenstische Gegenständlichkeit, wie es auch schon die einfache Wertform zeigt.